leuchten droben für dich. Die Nachtbrise säuselt scheinbar, ich liebe dich. Vögel singen dort im Ahornbaum, träum von mir einen kleinen Traum. Sag mir gute Nacht und küss mich. Halt mich fest, erzähl, wie du vermisst mich. Wenn ich einsam bin und traurig werd, schauen, träum von mir einen kleinen Traum. Sterne verblassen, doch an mir klingt Liebe nach. Sehne mich, dass du mich küsst. Dürste nach Liebe noch, bis der Morgen erwacht. Und sage dies. Süße Träume sehen die Sonne schon stehen. Süße Träume sehen die Sorgen bald vergehen. Doch in deinen Träumen, was immer sie schauen, träum von mir einen kleinen Traum. Sterne verblassen, doch in mir klingt Liebe nach. Sehne mich, dass du mich küsst. Dürste nach Liebe noch, bis der Morgen erwacht. Und sage dies. Süße Träume sehen die Sonne schon stehen. Süße Träume sehen die Sorgen ganz schnell vergehen. Noch in deinen Träumen, was immer sie schauen, träum von mir einen kleinen.